أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما فيهن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. طيب، Hadith, den wir gerade durchmachen, ist von Abdullah ibn Abbas in das Buch Jam' al-Ulum al-Hikam. Hadith Nummer 19. Abdullah ibn Abbas sagt, radiyallahu anhuma sagt, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. Also, du war hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, so sagte er zu mir: O Junge, ich lehre dir Worte. Bewahre Allah, bewahre dich. Bewahre Allah, findest du ihn vor dir. Wenn du fragst, dann frag Allah. Und wenn du um Hilfe bittest, dann bitte Allah. Und wisse, dass wenn die Umma sich versammelt, damit sie dich mit etwas nutzen, so werden sie dich mit nichts nützen können, außer das, was Allah für dich geschrieben hat. Und wenn sie sich versammeln, damit sie dich mit etwas schaden, so werden sie dich nicht mit etwas schaden können, außer das, was Allah über dich geschrieben hat. Die Stifte sind erhoben und die Blätter sind getrocknet. Alaykum as-salam wa rahmatullah. Diese Überlieferung von Tirmidhi haben wir eigentlich schon fertig. Okay, erklärt gestern. Die andere Überlieferung, احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Also, bewahre Allah, so findest du ihn vor dir. Kenne Allah in der sorglosen Zeit, so kennt er dich in der harten Zeit. Und wisse, dass das, was dich verfehlt hat, dich niemals getroffen hätte. Und das, was dich getroffen hat, dich niemals verfehlt hätte. Und wisse, dass der Sieg mit der Geduld ist und die Erlösung mit der Bedrängnis und mit der Schwierigkeit kommt die Erleichterung. Okay? Wir haben all das gemacht bis und wisse, was das der Sieg mit der Geduld, jetzt machen wir das inshallah. Heute reden wir inshallah über die Geduld. Und das ist eine Sache, die leider bei vielen Muslimen, ja sogar bei vielen Praktizierenden, fehlt, die Geduld. Okay? قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. Es gibt auch eine andere Aussage des Propheten صلى الله عليه وسلم, wo er sagt, Und wisse, dass in der Geduld auf das, was du nicht, was dir zuwider ist, was du nicht magst, ja, wenn du Geduld dabei hast, ist sehr viel Gutes. Okay? Das bedeutet, أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير. Das heißt, die Katastrophen, die schmerzlichen Katastrophen, die über den Diener geschrieben sind, wenn er dabei Geduld hat, ja, dann ist ihm in der Geduld sehr viel Gutes. Dann hat er in der Geduld sehr viel Gutes. Okay? Und hier Riwayat Umar, Mawla, Ghafrata wa ghayrahu, an Ibn Abbas, زيادة أخرى قبل هذا الكلام وهي فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. Das heißt, es gibt auch eine andere Überlieferung, wo etwas davor steht, und zwar, wenn du dazu fähig bist, dass du für Allah mit Zufriedenheit und Gewissheit arbeitest, dann mach das. Wenn du nicht kannst, dann ist in der Geduld für dich sehr viel Gutes. Okay? Und dann eine andere Überlieferung von Ali ibn Abdullah ibn Abbas, also Ali, der Sohn von Abdullah ibn Abbas und sein Vater. Jedoch ist das eine schwache Überlieferungskette. Und zwar, ich sagte, ja, Rasulullah, was mache ich mit dem Yaqin, mit der Gewissheit, mit der Sicherheit? Ja, dass du Yaqinan, yani etwas ganz gewiss weißt, ja. Er sagte, dass du weißt, dass das, was dich getroffen hat, nicht verfehlt hätte, und das, was dich verfehlt hat, dich nicht getroffen hätte, wenn du das gemacht hast, hast du die Tür von Gewissheit ganz gut im Griff, Janin. Ganz gut verschlossen. Verstehst du? Verschlossen, Janin. Du hast die Tür. Okay? Warum? Weil wenn du... Von was kommt die Verzweiflung? Wäre das nicht so und hätte das nicht so, und das ist die Tür der Verzweiflung. Aber die Tür der Yaqin, der Gewissheit, verlass, ich weiß, dass das, was mich jetzt gerade getroffen hat, diese Zahnschmerzen, die ich gerade habe, ja, egal was wäre, ja, es ist für mich geschrieben, dass ich diese Zahnschmerzen habe. Verlass, ausfertig. Verstehst du? Dann habe ich die Gewissheit, und da habe ich die Tür von der Verzweiflung und Zweifeln geschlossen. Okay? Verstanden? ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه. Das heißt, die Bedeutung davon ist, dass damit das Herz die Gewissheit hat über das Schicksal, was vorhin geschrieben wurde, und die Bestimmung, die vorlängst in der Vergangenheit abgeschlossen war, damit er diese Gewissheit hat, was hat er? Oder wenn er diese Gewissheit hat, hilft ihm das dazu, dass seine Nafs zufrieden ist mit das, was ihm getroffen hat. Okay? فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل فإن لم يستطع الرضا فإن الصبر على المكروه خير كثير. Das heißt, wenn mit das, was ihm zufrieden passiert ist, zufrieden sein kann, soll das machen. Wenn das nicht kann, dann soll Geduld haben. Okay? فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب. Es gibt zwei Stufen für den Mu'min in der Zufriedenheit, im Schicksal und Bestimmung. Zwei Stufen ist der Mu'min. Es gibt zwei Stufen von dem Mu'min bezüglich Qada und Qadar, das ist Schicksal und Bestimmung. Eine davon, an yarda bidalik, wo hier darajatun aliyatun rafi'atun jiddan. Ja? Die erste Stufe ist, dass er damit zufrieden ist. Okay? Und das ist eine sehr hohe Stufe. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Das heißt, keine Katastrophe trifft, außer mit Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah glaubt, dessen Herzen tut er recht leiden. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. Sagt, das ist die Katastrophe. Dieser Vers bedeutet, die Katastrophe trifft einen, dann weiß er, dass es von Allah kommt, dann ergibt er sich und ist zufrieden. Okay? Und von dem, was der Mu'min dazu aufruft oder dazu hilft, dass er mit dem Qadha, mit dem Schicksal zufrieden ist, dass er, was ist das? Dass er sein Iman verwirklicht mit der Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wasallam: La yaqdi Allahu lil-mu'mini qada'an illa kana khayran lah. In asabathu sarra'a shakar fa kana khayran lah, wa in asabathu darra'a sabar fa kana khayran lah, wa laysa dhalika illa lil-mu'min. Das ist eine Überlieferung vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, und diese Überlieferung gibt es in verschiedenen Wortlauten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Nichts bestimmt Allah für den Mu'min von Schicksal, außer dass es gut für ihn ist. Wenn ihm etwas Erfreuliches trifft, ist er dankbar, dann ist es besser für ihn. Hört man mich noch im Raum? Okay, Alhamdulillah. Okay, wenn ihm was Erfreuliches trifft, ist er dankbar, dann ist es besser für ihn oder ist das Gutes für ihn. Und wenn ihm etwas Schädliches passiert, ist er geduldig, dann ist es gut für ihn und das ist für niemanden außer für den Mu'min. Es ist auch eine andere Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Ajaban li amrin Mu'min. Merkwürdig ist der Zustand des Mu'mins. Wenn ihm was Erfreuliches trifft, dann ist er dankbar, dann ist es besser für ihn oder Gutes für ihn. Und wenn ihm was Schädliches trifft, dann ist er geduldig und das ist gut für ihn. Und das ist nur für den Mu'min. Okay? Und inshallah, azawajal, reden wir ein anderes Mal, inshallah. Ich habe das im Raum drinnen, aber ich muss das dann noch raussuchen. Ich habe darüber im Gefängnis, subhanallah, Aussagen gesammelt. Vor allem von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah von Majmu' al-Fatawa und von Ibn al-Qayyim rahimahullah von Madaris al-Salikin und Tariq al-Hijratin, wo er sehr schön darüber spricht, über die Geduld und die Stufe der Geduld. Das machen wir inshallah ein anderes Mal. Okay? Und ein Mann kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und fragte ihm: Wasiyya, yani, gib mir ein Testament, gib mir einen Rat. Ja? Aber der Mann, Schatz, subhanallah, was der Prophet alles subhanallah ertragen muss. Er sagt ihm: Gib mir einen Rat, zusammengefasst, und halt dich kurz. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und macht das. Was glaubst du, du kommst noch und du stellst noch Bedingungen, geh weg da und hast ihn vielleicht runter oder Allahu a'lam, was du mit ihm machst. Ja? Dann hat der Prophet ihm gesagt: La tattahim Allah fi qada'i. Beschuldige Allah nicht in seinem Schicksal. Fertig aus. Okay? Einer, wallahi, ich habe das sehr oft, vor allem unter Arabern, ich weiß nicht, wie es über Türken oder so, aber unter Arabern habe ich das sehr oft gesehen. Subhanallah, passiert ihm was und schaut zum Himmel, wallahi, so. Er schaut zum Himmel und sagt: Was habe ich dir gedacht? Warum machst du mich fertig? Was habe ich dir gemacht? So. Natürlich, yani, sowas ist nicht weit vom Kuffer entfernt, wenn es nicht schon Kuffer ist. Ja? Oder yani, was zum Beispiel in den arabischen Ländern auch verbreitet ist, wenn, bei Frauen vor allem, wenn ihr Mann oder ihr Vater oder ihr Bruder stirbt, ja, tut sie die Kleidung reizen, ja, und sich selber schlagen und das ist alles von der Unzufriedenheit mit dem Schicksal. Okay? Verstanden? Abu Darda sagt, wenn Allah liebt es, wenn er etwas bestimmt, dass man damit zufrieden ist. Und Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, Inna Allah biqistihi wa adlihi ja'ala ruha wal faraha fil yaqin wal rida wa ja'ala al hamma wal hazana fil shakk wal sakht. Allah azza wa jalla durch seine Gerechtigkeit hat er die Freude und Glückseligkeit in was? In der Gewissheit und Zufriedenheit bestimmt. Und er machte der Bedrängnis, Kummer, Trauer, Zweifel und Unzufriedenheit, Kummer und Unglücklichkeit und Unzufriedenheit, Kummer und Bedrängnis bestimmte er in der Unzufriedenheit und Zweifel. Das heißt, فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. Das heißt, der Zufriedene, der wünscht sich nichts anderes außer das. Ja, er ist so zufrieden, dass er sich nicht einmal was anderes wünscht. Verstehst? Außer das, was er hat und was ihm getroffen hat von Härte und oder Sorglosigkeit. Okay? Er ist immer zufrieden. Verstanden? Und auch Umar ibn Abdulaziz sagte, Asbahtu wa mali sururin illa fi mawadi' sururin illa fi mawadi' al-qada'i wal-qadar. Asbahtu wa mali sururin illa fi mawadi' al-qada'i wal-qadar. Das heißt, ich bin aufgestanden und ich habe keine Freude außer in das, was mir bestimmt wurde, Schicksal und Bestimmung. Okay? Wer diese Stufe erreicht, dann ist sein Leben allesamt in Freude und Glückseligkeit. Er ist niemals unzufrieden. Okay? Allah Azza wa Jalla sagt, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Wer was Gutes tut, vom Mann oder Frau, während er gläubig ist, den werden wir ein gutes Leben geben. Und einer der Salaf sagte, Al-Hayat al-Tayyiba, das gute Leben hier in diesem Vers, ist die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit. Okay? Und Abdul Wahid ibn Yazid sagte, Al-Rida babullahi al-A'zam wa jannatu al-Dunya wa mustarahu al-Abidin. Er sagt, die Zufriedenheit ist die Tür, die größte oder die gewaltigste Tür von Allah Azza wa Jalla. Ja? Und das Paradies in der Dunya. Und die Ruhestätte für die Anbeter. Wa ahlul Rida taratan yulahidhuna hikmata al-mubtala al-mubtali wa khiratuhu li'abdihi fil bala wa annahu ghayru muttahamin fi qada'ihi. Yani, wie erlange ich die Zufriedenheit? Die Leute der Zufriedenheit, einerseits bemerken sie die Hikma, die Weisheit von den Prüfer, Allah subhanahu wa ta'ala, und dass er und das Gute für seinen Diener in dieser Prüfung. Einmal bemerken sie das, die Weisheit dahinter und das Gute dahinter sieht er. Okay? Und dass Allah azza wa jal niemals beschuldigt wird in seinem Schicksal. Und andererseits bemerken sie oder achten sie auf der Lohn von der Zufriedenheit mit dem Schicksal. Also entweder er vertraut auf Allah, dass eine Weisheit dahinter steckt und dass was Gutes dahinter steckt, weil Allah azza wa jalla niemals was Schlechtes für seinen Diener bestimmt, oder er konzentriert sich auf den Thawab für die Zufriedenheit und so oder so ist er dann zufrieden und dann فَيُنْسِيهِمْ أَلَمَ الْمَقْضِي الْمُقْضَى بِهِ. Das heißt, das lässt sie dann vergessen, was für sie bestimmt wurde. وَتَارَةً andererseits wiederum يُلَاحِظُونَ عَظَمَةَ الْمُبْتَلِي وَجَلَالَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ. Oder anders mal konzentrieren sie sich auf die Allmächtigkeit und die Gewalt die Erhobenheit des Prüfers und die Gepriesenheit des Prüfers. und seine Vollständigkeit. Dann konzentrieren sie sich und tauchen sie darin, indem sie sich an das Gedanken machen. Ja? Und das zu beobachten, so dass sie überhaupt keinen Schmerz mehr fühlen. Also, entweder sind sie, konzentrieren sie sich darauf, die Weisheit hinter, die Weisheit des Prüfers Allah subhanahu wa ta'ala, und dass er nur Gutes für seinen Diener bestimmt, ja, oder das Gute in dieser Prüfung, ja, zu betrachten, und dass Allah also niemals beschuldigt wird in seinem Schicksal, oder dass sie sich auf den Lohn der Zufriedenheit mit dem Schicksal konzentrieren, oder sie konzentrieren sich auf die Allmächtigkeit und die Gepriesenheit und die Vollständigkeit von Allah zu betrachten, subhanallah. Ja, und all das lässt sie, ja, den Schmerz vergessen oder nicht spüren. وَهَذَا يَصِلُ إِلَيْهِ خَوَاصُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالْمَحَبَّةِ. Ah, nicht jeder erlangt diese Stufe. Nicht jeder. Wer erlangt diese Stufe? Die speziellsten Leute der Bekanntschaft und Liebe. Bekanntschaft mit wem? Mit Allah subhanahu wa ta'ala und Liebe. حَتَّى رُبَّمَا تَلَذَّذُوا بِمَا أَصَابَهُمْ لِمُلَاحَظَتِهِمْ صُدُورَهُ oder Suduruhu an Habibihim. Diese Leute der Bekanntschaft mit Allah Azza wa Jal, die speziellsten Leute der Bekanntschaft und Liebe mit Allah Azza, zu Allah Azza wa Jal, diese Leute, die sind nicht nur zufrieden mit das, was sie getroffen hat, indem sie die Weisheit von Allah betrachten oder hinter der Prüfung betrachten oder den Lohn betrachten oder die Allmächtigkeit und Vollständigkeit von Allah betrachten, sodass sie keinen Schmerz mehr fühlen. Nein, nicht nur das, sondern manchmal sogar genießen sie das. Manchmal sogar genießen sie das, was sie getroffen hat, weil sie bemerken, dass es von ihren Geliebten kommt. Und das, subhanallah, das ist nicht einfach so eine Stufe. Und deswegen, Sheikh Omar Abdurrahman, subhanallah, zum Beispiel, immer wenn er gefoltert wurde im Gefängnis in Ägypten, hat er gesagt, genieße, o du, oder koste, o du, zu Ende gehen des Körper. Du wirst eh sowieso zu Ende gehen. Alas, genieße. Wenn es für Sabilillah ist, dann genieße. Und ein anderer von den Gefährten des Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, glaube ich, sein Finger wurde verletzt. Dann schaut er ihm so an und sagt, du bist nur ein Finger, der verletzt wurde. Und hast auf Allah azza wa jalla das getroffen. Khalas, yani. Wo ist das Problem? Einer der Tabi'in wurde nach seinem Zustand, yani, wie geht's dir, gefragt, während er krank war. Dann sagte er, ahabbuhu ilay. Das ist das Liebste für mich. Das Liebste für mich. Okay. وسئل السري هل يجد المحب ألم البلاء فقال لا. Er sagt, der Liebende zu Allah, der Allah Azza wa Jalla liebt, aber das ist diese Stufe von Liebe, ja, findet er den Schmerz oder fühlt er einen Schmerz der Prüfung? Er sagte nein. Und ein anderer sagte, عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. الله أكبر. Er sagt, dieser Schmerz ist für mich ein Genuss für dich. Und das Weite ist für mich ganz nah. Und du bist wie meine Seele. Yani, meine Seele sagt man hier auf Arabisch, yani, du bist das Geliebteste für mich. Ja? Ja, sogar ich liebe dich noch mehr. Mir genügt von der Liebe, dass ich das liebe, was du liebst. Yani, das ist natürlich eine ganz hohe Stufe, subhanallah. Die zweite Stufe ist, dass er bei der Prüfung geduldig ist. Und das ist für denjenigen, der nicht zufrieden sein kann. Yani, er kann es nicht genießen, er kann den Schmerz nicht vergessen. Okay, dann sei zumindest geduldig. Okay? Denn die Zufriedenheit ist eine Güte, die empfohlen ist. Dass du zufrieden bist, nichts, keine Sorgen. Zufrieden, es gibt aber eine Zufriedenheit, die ist sowieso Pflicht. Die Zufriedenheit, die das Gegenteil von der Unzufriedenheit ist. Yani, dass ich nicht Allahs Schicksal leugne und so weiter. Ja? Aber diese Zufriedenheit, die wir vorhin aufgezählt haben, ist empfohlen. Aber was ist Pflicht? Die Geduld. Die Geduld ist Pflicht. Über den Mu'min. Und in der Geduld ist viel Gutes. Denn Allah Azzawajal hat es befohlen und hat dafür die großartige Belohnung versprochen. So hat Allah Azzawajal gesagt, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Das heißt, die Geduldigen erlangen oder bekommen ihren Lohn ohne Abrechnung. Blankoscheck. Ja? Allahu Akbar. Und Allah Azza wa Jalla sagt auch, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Das heißt, Allah Azza wa Jalla sagt, und verkündet die Geduldigen, frohe Botschaft, diejenigen, die gesagt haben, wenn sie eine Katastrophe trifft oder eine Heimsuchung oder eine Prüfung, ja, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Ja, dies sind diejenigen, über die Allahs Segen über die Segen von ihren Herrn und Barmherzigkeit kommt, und dies sind die Rechtgeleiteten. Allah also sagt, das sind die Rechtgeleiteten. Ja. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك. Was ist der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Geduld? Die Geduld ist, dass ich mein Nafs zurückhalte und einsperre und festhalte, ja, oder fest zurückhalte, dass sie Tasachut, yani, was ist Tasachut? Yani Verzweiflung und so Unzufriedenheit, okay? Dass ich richtig, yani, so Sachat, yani, Groll finde gegenüber das, was mich getroffen hat, und ja, eine Verzweiflung und das, ja? Wut. Ja, so auf die Art, ja? Wut, Verzweiflung, Unzufriedenheit. Ja? So ist die Geduld, dass ich meine Nafs zurückhalte von das alles. Weil das ist alles eine Tür zu was? Zu Kuffar. Okay? Aber während der Alam der Schmerz noch existiert. Also die Geduld, ich halte mich zurück, dass ich unzufrieden bin und dass ich was Schlimmes sage und dass ich Allahs Bestimmung leugne oder unzufrieden damit bin, während aber der Schmerz noch existiert, der ist noch da. Und ich wünsche mir, dass dieser Schmerz weggeht. Okay? Das ist die Geduld. Und ich halte meine Gliedmaßen, dass sie etwas tun, was Richtung Verzweiflung oder Kuffer oder und so weiter geht. Okay? Das ist die Geduld. Das heißt, ich halte meine Nafs zurück, dass sie irgendwas Ungehorsamkeit gegenüber Allah macht oder irgendwas Schlimmes sagt oder irgendwas von Verzweiflung oder Ungehorsamkeit oder Wut und so weiter macht. Und halte auch meine Gliedmaßen, dass sie irgendwas machen, indem ich was weiß ich, was werfe oder. Okay? Das ist die Geduld. Während aber der Schmerz noch existiert und ich wünsche mir, dass dieser Schmerz weggeht. Was ist aber die Zufriedenheit? Die Zufriedenheit ist, dass die Brust weit geöffnet ist. In Sharah al-Sadr. Das heißt, ich bin voll richtig glücklich mit das, was mich getroffen hat. Okay? Und man lässt, es gibt keinen Wunsch, dass dieser Schmerz weggeht. Man wünscht dich nicht einmal, dass dieser Schmerz weggeht. Ich bin völlig zufrieden, glücklich darüber. Okay? Und auch wenn der Schmerz, wenn man den Schmerz etwas fühlt, jedoch wird das von der Zufriedenheit und Glücklichkeit gemindert. Es ist weniger Schmerz. Okay? Warum? Wegen das, was das Herz fühlt, von der Gewissheit und Bekanntschaft zu Allah Azzawajal und Beisammensein von Allah Azzawajal. Und wenn die Zufriedenheit stark ist, dann beseitigt das das Gefühl des Schmerzes vollständig. Dann fühlt er überhaupt keinen Schmerz mehr, wie wir bereits erwähnt haben. Okay? Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wisse, dass die Geduld, dass der Sieg mit der Geduld ist, dies entspricht der Aussage von Allah azza wa jal, قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سورة البقرة. Das ist die Geschichte von Talut und Jalut. Diejenigen, als sie dann ankamen und fertig waren und so ist es sowieso wenige und die Armee von Jalut gesehen haben, was war? Diejenigen, die gedacht haben, als die ersten gesagt haben, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudi, wir haben heute keine Kraft für Jalut und seine Soldaten. Diejenigen aber, die daran dachten, dass sie Allah treffen werden, sagten was? Wie oft hat eine kleine Gruppe eine große Gruppe besiegt? Und Allah ist mit den Geduldigen. Was war dann? Abdul Qadir? Fahazamuhum bi'idhnillah. Dann haben sie mit Allahs Erlaubnis besiegt. Okay? Waqala ta'ala, fa'in yaku minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn, wa'in yaku minkum elfun yaghlibu elfayn bi'idhnillah wallahu ma'a sabirin. Wenn von euch 100, die geduldig sind, die besiegen was? 1000. Und wenn von euch 1000 gibt, die besiegen 2000. Mit Allahs Erlaubnis. Und Allah ist mit den Geduldigen. Und Omar sagte zu Shiuch, yani zu älteren Leuten von Bani Abs, bima qataltum an-nas, mit was habt ihr die Menschen bekämpft? Sie sagten, mit der Geduld. Lam nalqa qawman illa sabarna lahum kama sabaru lana. Wir haben noch nie Wir sind noch nie auf ein Volk getroffen im Kampf, außer dass wir für sie geduldig waren, wie sie für uns geduldig sind oder waren. Okay? Und einer der Salaf sagte, كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر. Das heißt, jeder von uns hasst den Tod. Das ist in der Nafs drinnen. Und der Schmerz der Verletzungen. Aber wie konkurrieren wir sozusagen? Wie sind die Stufen zwischen uns? Der eine hat mehr Geduld und der andere hat weniger Geduld. Okay? وقال البطال الشجاعة صبر ساعة وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى فإن جهادهما من أعظم الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله. Das heißt, Al-Battal sagt, der Mut ist die Geduld von einer Stunde. So wie der Prophet صلى الله عليه وسلم auch gesagt hat, والله أعلم, إنما النصر صبر ساعة. Das ist die Geduld von einer Stunde. Und das ist bei dem Dschihad von den offensichtlichen Feind, und das ist der Dschihad gegen wen? Kuffar. Und auch in den Dschihad gegen den innerlichen Feind, und das ist der Dschihad gegen Nafs und Hawa, Neigung. Denn der Dschihad von diesen beiden Gruppen, die Kuffar und Nafs und Hawa, ist von den größten, von diesen beiden Gruppen, von diesen beiden, Nafs und Hawa, also Nafs und Neigung, ist von den größten Dschihad. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Mujahid ist derjenige, der sich selbst anstrengt für Allah. Oder das gegen sich selbst Dschihad führt für Allah. Und Abdullah ibn Umar sagte, für denjenigen, der ihm über Dschihad fragte, ibda bi nafsik, wabda bi nafsik fakhzuha. Sagt, fange mit dir an und fange mit dir an, mit deinen Nafs, so greife sie an. Bevor du den Feind angreifst, greife deinen Nafs zuerst einmal an. Munir. Okay, hier überliefert er, oder bringt er Hadith, die mit schwachen Isnad sind, also sind schwach, ja, den Hadith, ihr seid von den kleinen Dschihad zu den großen Dschihad gekommen, sie sagten, was ist der große Dschihad? Er sagt, der Prophet, der Dschihad des Dieners gegen seine Neigung, ist zwar ein Hadith daif, aber die Bedeutung ist auch natürlich richtig, dass der Dschihad gegen Nafs auch ein großer Dschihad ist. Okay? Oder dass es ein wichtiger Dschihad ist. Und es wird von Hadith von Sa'd ibn Sanan an Anas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er sagte, nicht dein Feind ist nicht derjenige, den, wenn du ihn tötest, dass er dich dann in Jannah bringt, ja? Der, wenn er dich tötet, dich in Jannah bringt, und wenn du ihn tötest, dann ist er für dich ein Licht. Der schlimmste Feind für dich ist der Nafs. Deine Nafs, die zwischen deinen Herr oder zwischen oder dir drinnen ist. Okay? Zwischen deinen Schultern ist. وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. Das erste, wovor ich dich warne, ist was? Nafsak. Deine Nafs. Okay? So, dieser Dschihad benötigt auch Sabr, Geduld. So, wer dabei Sabr hat, gegen seine Nafs und Hawa, Neigung und Shaitan, Dschihad zu führen, dann wird er all das besiegen. Und dann wird ihm der Sieg gewährt. Und dann besitzt er seine Nafs. Und dann wird er stolz und ehrenvoll sein. Und wer verzweifelt und nicht geduldig ist bei diesem Dschihad, dann wird er bezwungen und erniedrigt und besiegt, ja, und gefangen genommen von seiner Nafs. Und dann wird er ein Sklave, ein erniedrigter, gefangener Sklave in der Hand seines Shaitan, wal'iyadhu billah, und Hawa und Neigung. Okay? Und Ibn al-Mubarak sagte, wer ist Ibn al-Mubarak? Abdullah ibn al-Mubarak, einer der Tabi'in. Okay? Das ist derjenige, der dieser Gedicht geschrieben hat, der sehr bekannt war für Dschihad, der dieses Gedicht geschrieben hat. Ya Abid al-Haramaini, law absartana, la'alimta annaka bil'ibadati tal'abu, man kana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi, فنحورنا بدمائنا تتخبب. كنت على ديز النشيد يا عابد الحرم كنت nicht sagt er hat es an Fudayl ibn Ayyad geschickt. Fudayl ibn Ayyad war bekannt als der Anbeter von Al-Haramain, von den zwei heiligen oder größten Moscheen. Der größte Anbeter war er bekannt. Er hat ihm ein Gedicht beschrieben, während er sich vorbereitet hat für den Dschihad. Schreibten, O Abid von Haramain, wenn du auf uns schaust, dann würdest du sehen oder erkennen, dass du mit der Ibadah spielst. Derjenige, der seine Wangen mit seinen Tränen feuchtet, wenn du deine Wangen mit deinen Tränen befeuchtest, so befeuchten wir unseren Nacken mit unser Blut. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. Oder derjenige, der seine Reittiere, seine Pferde, im Batil, in Spielereien und so weiter, müde macht, so unsere Pferde werden müde bei dem Angriff. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. Ihr habt Abir, schöne Düfte, Misk, das ist für euch, aber für uns ist Misk was? Dieser Staub, dieser schöne Staub, der bei dem Angriff kommt. وَلَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يُكْذَبُ. Und von Prophet sallallahu alaihi wasallam, von seinen Aussagen, kam zu uns eine richtige, authentische Aussage. Was? La yastawi wa ghubaru khaylillahi fi anfim mi'in wa dukhanu narin tulhabu. Der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der Jihad macht, ja, der Ghubar, dieser Staub fi sabilillah, und dieser Staub oder Dukhan, wie heißt Dukhan? Rauch von Jahannam, kommen nicht zusammen in der Nase eines Mu'mins. Also entweder das oder das. Wenn du das eine erlebt hast, kommt das andere nicht. Allahu Akbar. Hada kitabullah yantiqu baynana laysa ash-shahidu bimaytin la yakdhibu. Da ist Allahs Buch. Spricht unter uns. Der Shahid stirbt nicht. Und er stirbt. Und er lügt nicht. Der Koran. Und dass Al-Fudayl ibn Ayyad das bekommen hat, hat er gewandt und hat gesagt, Wallahi, er hat die Wahrheit gesprochen. Okay, das ist kurz zu Abdullah ibn Mubarak radiallahu anhu. So, Abdullah ibn Mubarak, dieser Abdullah ibn Mubarak, was hat er gesagt, um zurück zum Thema zu kommen? من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع. Das heißt, wer geduldig ist, so wie wenig hat man Geduld. Ha? Und wer verzweifelt ist, so wie wenig hat man den Genuss. Yani, so oder so, wenn du keine Geduld hast, du verlierst. Im Endeffekt, ja. Okay? So, فقوله صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن. Das heißt, die Aussage vom Prophet صلى الله عليه وسلم, der Sieg ist mit der Geduld, umfasst beide den Sieg in beiden Jihad. Der Jihad gegen den öffentlichen oder offensichtlichen Feind und der Dschihad gegen den innerlichen Feind. So, wer dabei bei beiden Geduld ist, der wird Sieg haben und der wird Sieg haben gegen seinen Feind. Und wer dabei nicht Geduld hat, ja, und verzweifelt, dann wird er bezwungen und wird gefangen genommen von seinem Feind oder er wird ihn umbringen. Das heißt, ihm der Körper oder sein Nafs, Hawa und Shaitan. Nefs, Neigung und Shaitan. Okay? Taib. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakum khair.